Zur Unterstützung des Atomsprengkopf-Explosionsversuchs der DEVRK, bei dem die Würde der Atommacht von Zhuge nachhaltig demonstriert wurde, gaben jüngst die Organisation der dialektisch-materialistischen Atheisten Italiens und das italienische Songun-Idee-Studentenkomitee für Unabhängigkeit und souveränes Recht eine gemeinsame Erklärung. Und die Gesellschaft für Freundschaft mit Korea mit Hauptsitz in Spanien und das antiimperialistische Forum Deutschlands jeweils eine Erklärung ab. Und in letzter Zeit begrüßten der Vorsitzende der Sozialistischen Partei Benins und der Landesvorsitzende der Fortschrittlichen Volkspartei Nigerias in ihren Stellungnahmen den erfolgreichen Atomsprengkopf-Explosionsversuch der DEVRK.